lass ich einfach los. Lege meine trägen Hände in den müden Schoß. Meinen Kopf, den brauche ich nicht mehr, er ist völlig frei. Doch der Traum, er währt nicht lange, die Lieder schnipsen auf, Bewegung außen, innen, es nimmt seinen Lauf. In meinem schönen Traum lass ich einfach los. Lege meine trägen Hände in den müden Schoß. In meinem schönsten Traum muss ich nicht mehr sehen. Es ist Schlafen ohne Atmen, ich bleibe einfach stehen. Doch der Traum, er währt nicht lange, die Lieder schnipsen nach.